Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, we saw that Jesus suffered in the body. This is what Peter is talking about. Wir haben gesehen, dass Jesus körperlich gelitten hat. Davon spricht Petrus. Now he says, you as a soldier must also be prepared. Jetzt sagt er, wie ein Soldat müsst auch ihr bereit sein. And then he says, you must have the same mindset. Und dann sagt er, ihr müsst die gleiche Gesinnung haben. You know, I just talked to Daniel. I thought it's really interesting that Peter is the one who says that. Ich habe gerade mit Daniel gesprochen und finde es wirklich interessant, dass Petrus derjenige ist, der das sagt. And I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because Peter, just a few years before, he said he had the same mindset, but he actually didn't. Weil Petrus nur ein paar Jahre zuvor sagte, er hätte dieselbe Gesinnung, aber er hatte sie nicht. Because he said, Jesus, I'm willing to suffer, I'm willing to die. But when it actually came to it, he ran away and denied Jesus. Denn er sagte, Jesus, ich bin bereit zu leiden, ich bin bereit zu sterben. Aber als es dann tatsächlich so weit war, lief er weg und verleugnete Jesus. Now, let me tell you what the word means that you must have the same mindset. Ich erkläre dir jetzt, was es bedeutet, die gleiche Gesinnung zu haben. You know, it doesn't mean, hey Jesus, I'm ready to suffer with you. Es bedeutet nicht, hey Jesus, ich bin bereit, mit dir zu leiden. See, he had that and he knew that was wrong. Die hatte Petrus und er wusste, dass es eine falsche war. Now he's using a Greek word that is very interesting. Jetzt benutzt er ein griechisches Wort, das sehr interessant ist. Here is what it means. It means a way of thinking. Es bedeutet folgendes, eine Art zu denken. But it actually has the meaning of meditation in it. Aber es hat eigentlich die Bedeutung von Meditation. So basically Peter is saying like this, you need to think about, meditate about it and make it an inner attitude. Also sagt Petrus im Grunde, du musst darüber nachdenken, darüber meditieren und es zu einer inneren Haltung machen. See, when Jesus said, Peter, you're going to deny me, he didn't meditate on it, he didn't think about it. It was not his inner attitude. Als Jesus sagte, Petrus, du wirst mich verleugnen, hat er nicht darüber meditiert, er überlegte nicht einmal, denn es war nicht seine innere Einstellung. He spoke very quickly, impulsively. Er sprach sehr schnell, impulsiv. Now, here he doesn't say, guys, Jesus suffered for you in the flesh, you should also suffer. Hier aber sagt Petrus nicht, Leute, Jesus hat für euch im Fleisch gelitten, ihr sollt auch leiden. Here he says that you must have the same inner attitude through meditating upon it. Er spricht hier darüber, dass du die gleiche innere Einstellung haben musst, indem du darüber meditierst. Now let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. There are so many Christians that I have met. Es gibt so viele Christen, die ich getroffen habe. That have told me this. Die mir Folgendes gesagt haben. That, you know, Reinhard, I don't think if persecution would come, I would be able to suffer for Jesus. Weißt du, Reinhard, ich denke nicht, dass ich für Jesus leiden könnte, wenn Verfolgung käme. I don't think I could. Ich denke nicht, dass ich das könnte. Because already here, I run away from every little pain. Weil ich bereits jetzt schon vor jedem kleinen Schmerz davonlaufe. What do you think, with this attitude, will these people be able to suffer for Jesus or not? Was meinst du, werden diese Menschen mit dieser Einstellung für Jesus leiden können oder nicht? I can tell you, no. Ich kann dir sagen, nein. Why? Warum nicht? Because here the Bible is very clear, we have to have a mindset and inner attitude through meditating upon it. Weil die Bibel hier sehr klar ist, dass wir, indem wir darüber meditieren, eine Denkweise, eine innere Haltung entwickeln sollen. So if people before persecution comes, they already meditating on how they will not be able to suffer for Jesus. Wenn Menschen, bevor die Verfolgung überhaupt kommt, bereits darüber meditieren, dass sie nicht für Jesus leiden können, well, guess what's gonna happen when the suffering comes? Dann kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn das Leiden dann kommt. See? Verstehst du? So if you already prepare yourself today, wenn du dich heute schon vorbereitest, say, Jesus, you have given everything for me. Indem du sagst, Jesus, du hast alles für mich gegeben. They plucked out your beard, that must have hurt so much. Sie haben dir den Bart ausgerupft, das muss so weh getan haben. They pushed a crown of thorns through your skull. Sie haben dir eine Dornenkrone in den Schädel gedrückt. And you didn't have to do that. You never did anything wrong. Du hättest das nicht tun müssen. Du hast nie etwas falsch gemacht. Every single time it hurt, you were thinking about me. Jedes Mal, wenn es weh tat, hast du an mich gedacht. Your love for me was deeper than I can ever only imagine. Deine Liebe zu mir war tiefer, als ich es mir je vorstellen kann. Jesus, should I ever have to do anything for you, I would be willing to also suffer. Jesus, sollte ich jemals etwas für dich tun müssen, wäre ich bereit dazu, auch zu leiden. See, this is what Peter's talking about. Davon spricht Petrus hier. You already have a mindset that whenever you really have to suffer, you're actually ready to do it. Die Einstellung zu haben, um bereit zu sein, wenn man wirklich leiden muss. You know, naturally speaking, who likes suffering? Ehrlich gesagt, wer leidet schon gerne? Only people what psychology calls masochists. Nur Menschen, die die Psychologie als Masochisten bezeichnet. That's an actual disturbance, you know, that's not normal. Das ist eine echte Störung, das ist nicht normal. So, you don't have to worry if you're afraid of suffering. It's a normal inner instinct that God gave us. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, Angst vor dem Leiden zu haben. Das ist ein normaler innerer Instinkt, den Gott uns gegeben hat. We need that for survival. Wir brauchen ihn zum Überleben. You see, if everybody would say, ah, suffering is beautiful, wonderful, all right, beautiful, the human race might have already been extinct. Siehst du, wenn jeder sagen würde, ah, Leiden ist schön, wunderbar, in Ordnung, toll, dann wäre die menschliche Rasse wahrscheinlich schon ausgestorben. So we have to understand what Peter's talking here is living opposite of our natural instinct. Wir müssen verstehen, dass Petrus hier davon spricht, entgegen unserem natürlichen Instinkt zu leben. This is why he says, guys, please put a mindset inside of your heart. Deshalb sagt er, Leute, bitte legt diese Gesinnung in euer Herz. And he's not talking about stupid and senseless suffering. Er spricht nicht von dummem und sinnlosem Leid. He's talking about a suffering with a purpose and for the one who gave everything for you. Er spricht von einem Leiden mit einem Zweck für denjenigen, der alles für dich gegeben hat. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. I believe suffering is very, very important for a Christian. Ich glaube, dass Leiden für einen Christen sehr, sehr wichtig ist. But I believe senseless, stupid suffering makes no sense even for a Christian. Aber ich denke, sinnloses, dummes Leiden macht keinen Sinn, auch nicht für Christen. Let me explain this. Ich erkläre das. Some people make really bad choices, they suffer the consequences and they say, God is disciplining me. Manche Menschen treffen wirklich schlechte Entscheidungen, sie leiden unter den Folgen und sagen dann, Gott bestraft mich. You know, I remember one time. Ich erinnere mich. That I made a choice, it wasn't very smart. Einmal eine Entscheidung getroffen zu haben, die nicht sehr klug war. You know, I have to be careful how I say this. Ich muss vorsichtig sein, wie ich das jetzt ausdrücke. The Bible gives us a very clear standard of what sin is. Die Bibel gibt uns einen sehr klaren Maßstab dafür, was Sünde ist. Yet the Bible talks about the conscience very strongly. Aber die Bibel spricht auch sehr stark über das Gewissen. Therefore, it could be that something is sin for you that is not sin for me. Deshalb kann es sein, dass für dich etwas Sünde ist, was für mich keine Sünde ist. See, I know some things are sin. The Bible says they are sin. Ich weiß, manche Dinge sind Sünde, weil die Bibel sagt, dass sie Sünde sind. But look. Aber schau. If I watch a movie that is an okay movie, but my conscience doesn't allow me to watch it, I have sinned. Wenn ich mir einen Film ansehe, der grundsätzlich in Ordnung ist, aber mein Gewissen mir nicht erlaubt, ihn anzusehen, habe ich gesündigt. If you watch the same movie and your conscience is fine, you did not sin. Wenn du denselben Film ansiehst und dein Gewissen ist in Ordnung, hast du nicht gesündigt. Ah, we have to stop here, otherwise it will be too long. But I will continue tomorrow. Ah, wir müssen hier aufhören, sonst wird es zu lang. Aber wir werden morgen weitermachen.